o glückliche Veränderung! Ein Fluss, der immer dem Kokytus gliche, weil er von toten Leichen und ganz erstickten Kerben langsam schliche, wird nun nicht dem Alpheus weichen, der das gesegnete Arkadien benetzte. Des Rostes Myrberzahn frisst die vermordnen Waffen an, die stets der Zwietracht tolle Wut auf meiner Bürgernackenweste. Wer bringt mir aber dieses Glück? August, der Untertanen Lust, der Schutzgott seiner Lande, vor dessen Zetter ich mich bücke und dessen Huld für mich alleine wacht, bringt dieses Werk zustande. Drum singt ein jeder, der mein Wasser trinkt,